Bismillah, nach überstandenen Halsschmerzen und stimmloser Zeit geht es endlich los mit dem ersten Kapital aus Rainers Kurzgeschichtensammlung. Jeder von uns weiß natürlich, was uns hier erwartet, also zumindest vom Hauptinhalt her. Ich bin mal gespannt, wie Rainer die Positionierung hier verpackt und ob sich der Level im Gegensatz zu seinen alten schriftstellerischen Erzeugnissen verbessert hat. Ich gehe völlig ohne Erwartungen ran. Das solltet ihr auch tun. Viel Spaß. Kapital 1. Der Traum. Mir träumt, was mein Herz ersehnte, und mein Wunsch mir zeigte, was ich begehrte. Rainer Winkler, 30.12.2018. Ich habe absolut keine Ahnung, was das bedeuten soll. Sprachlich erschließt es mir so gar nicht und ich weiß nicht, entweder ist mein Lese-IQ auf 70 gesunken, durch die Durchnahme von Rainers Werken, oder es ist absoluter Schwachsinn, den Rainer da geschrieben hat. Treffender wäre, ich träumte, was mein Pensi will spüren und mein Wunsch, ich will mal eine Frau verführen. Falko Kinski, 10. Juli 2020. Es war ein schöner und warmer Sommertag. Mein Freund und ich gingen spazieren. Er wollte mir einen Ort zeigen, der im Wald lag und nicht viele kannten. Er trug ein schwarzes Shirt, eine kurze Hose und offene Sandalen. Ich spürte, wie mich die Erregung feucht werden ließ, als ich daran dachte, dass zwischen seinem geilen Schwanz und meiner Hand nur der dünne Stoff lag. Okay. Die Geschichte ist scheinbar schon mal aus der Sicht einer Mulle geschrieben, wenn ich das jetzt nach den ersten Sätzen richtig interpretiere. Natürlich wird diese Mulle direkt feucht, weil der Pensi des Stechers in ihren Gedanken ist. Ich weiß nur nicht, wie ich mir deren Spazierengehen genau vorstellen soll. Halten die Händchen oder hat die Mulle ihre Hand im Schritt des Typen? Weil irgendwie scheint Zweiteres beschrieben worden zu sein. Die Erinnerung an die vergangene Nacht machte es auch nicht besser. Er trug nie Unterwäsche und das hatte auf mich eine Wirkung, die er kannte. Ich trug brav einen Slip und BH darüber, ein weißes Top und eine kurze, enge Hose. Ein Rock und kein Slip wäre mir im Moment vielleicht aber auch lieber gewesen, bei der Hitze. Seine Hand lag auf meinem Po und meine auf seinem, während wir den kleinen Wald entlang gingen. Die Blätter um uns her wiegten sich im Wind und ein angenehmes Rauschen erfüllte die Stille. Es wurde direkt dunkler, während wir immer weiter gingen. Ich klammerte mich an ihn, als in der Nähe ein paar Äste knackten und ich erschrak. Er blieb abrupt stehen und ging in die Hocke und zog mich mit sich. Er lächelte mich an und zeigte stumm zwischen zwei große Eichen. Ich folgte seinem Zeichen und sah kurz darauf einen großen weißen Hirsch mit einem mächtigen Geweih, wie eine Krone zwischen den Bäumen entlang gehen. Er blieb stehen und schaute zu uns herüber. Der weiße Hirsch, oder der weise Hirsch, wie Rainer ihn hier beschreibt, ist im Christentum ein Symbol für Jesus Christus und in vielen anderen Religionen ähnlich gebräuchlich, für einen sterbenden und wiederauferstehenden Gott. Gut, ich wollte das nur gerade einstreuen, um den Bildungszweck zu erfüllen, weil ich da vor ein paar Tagen etwas drüber gelesen habe. Ich bezweifle aber, dass Rainer die Bedeutung bekannt ist. Er hat einen weißen Hirsch gewählt, weil Edzardler irgendwie was total Cooles und Besonderes ist. Diese Kleidungsbeschreibung ist auch wieder sowas total Winkler-eskes, wobei viel mehr Ausdruck die Beschreibung des Waldes bringt. Ein angenehmes Rauschen, das die Stille erfüllt und irgendwie alles Friede, Freude, Eierkuchen und plötzlich Cut, ein Knacken. Von Friede, Freude, Eierkuchen zu Grusel in einer Sekunde. Mit der Überleitung, dass es dunkler wurde. Alles klar. Aber der Grusel wird dann wieder rausgenommen, weil's nur ein weißer Hirsch ist, Edzardler. Wahrscheinlich wollte Rainer hier mit seinem Vorwort herausgestelltes Fable für Horrorgeschichten zum Ausdruck bringen. Naja, aber er hat's verkackt. Rainer hob die Hand, als wolle er einen alten Freund grüßen. Der Hirsch blieb stehen, schaute uns eine Weile an, bevor er den Kopf leicht senkte. Er drehte sich um und verschwand wieder zwischen den Bäumen und Büschen. Wir blieben noch einen Moment in der Hocke und standen dann wieder auf und gingen weiter. Ich konnte noch nicht ganz verstehen, was gerade passiert war. Es verging eine Weile, in der ich darüber nachdachte. Dann meinte ich, »Was war das gerade?« Er lächelte. »Man könnte sagen, das ist der König im Wald. Als er noch ein Kitz war, habe ich ihn gefunden, Herr Zattler. Seine Mutter war in der Nähe von einem Auto erwischt worden.« Als ich ihn anschaute, meinte er, Nicht von meinem. Ich habe ihn aufgezogen, Herr Zattler. Als er ein bestimmtes Alter hatte, wollte er immer in den Wald. Als ich ihn mit hochgezogener Augenbraue anschaute, fügte er hinzu. Er verschwand immer längere Zeit, bis er irgendwann nicht mehr kam. Irgendwann habe ich ihn dann hier gesehen. Was ist das? Was ist das? Warum kann die Mulle nicht verstehen, was da passiert ist? Da war ein Hirsch und der ist halt dann wieder abgehauen. Was hatte Rainer beim Schreiben für einen Gedankengang? Oder stand Pansy schon wieder wie eine Eins wegen der Kleidungsbeschreibung vorher und du konntest deine eigenen Gedanken nicht mehr folgen? Aber war ja klar, dass der Typ, der Rainer heißt, auch wenn die Geschichte nicht aus seiner Sicht verfasst ist, irgendein Viech gerettet hat, dessen Mutter überfahren worden ist. So tierlieb der Mann. Jetzt erstmal 4 billige Rewe-Koteletts auf den falsch aufgebauten Grill schmaßen und noch 30 Berner dazu. Bastcho hätte ich gesagt gehabt. Eine Weile gingen wir schweigend weiter und es wurde wieder heller. Erst dachte ich, wir würden den Wald wieder verlassen, dann merkte ich, dass wir auf eine Lichtung zugingen. Es dauerte einen kleinen Moment und wir kamen zum Rand der Lichtung. So, dass wir am Rand einer leicht ovalen Kreis aus Bäumen standen, in dessen Mitte vereinzelt Bäume standen. Warte. Hat Rainer hier gerade erklärt, was eine Lichtung ist, obwohl er zuvor den Begriff einfach so verwendet hat? Scheint mir ein ziemlich verschissener Versuch zu sein, die Gegend dazu beschreiben und vielleicht mal ein bisschen was anderes als zuckende Pansys in die Geschichte zu bringen. Auf der Wiese der Lichtung standen verschiedene Blumen, von Tulpen bis Gänseblümchen. Einige kenne ich nicht, doch es war ein wunderschöner Anblick. Jeder der Bäume stand auf einer leichten Wölbung, als verberge sich darunter etwas. Wen der Wind durch das hohe Gras und die Blumen wehte und sie so in Bewegung versetzte, hatte man das seltsame Gefühl, der Boten würde sich bewegen. Nach einem Moment, den er mir gab, um die Aussicht zu genießen, führte er mich auf die Lichtung und wir setzten uns unter eine große Eiche. Wir schwiegen und ich konnte mich nicht satt sehen. Um uns herum ein Rand aus Bäumen, der wie eine Mauer aussah, eine Wiese voller Blumen und den großen Eichen auf den Wölbungen der Erde. Großartig surreal sind die Tempussprünge, die Rainer immer mal wieder einbaut, als würde er beim Schreibprozess immer mal wieder ins Hier und Jetzt geholt. Vielleicht weil Pansy vom vielen Wixi wehtut. Who knows? Ich habe öfters mal das Gefühl, dass Rainer andauernd versucht, Dinge zu imitieren, die er tatsächlich mal gelesen hat. Vielleicht schlägt er auch manchmal irgendeine Seite aus Zattler Eragon zufällig auf und schreibt die erstbeste Formulierung, die er liest, daraus einfach ab. Gut, Lyrik ist nach Aristoteles Mimikry immer Imitation von schon zuvor Dagewesenem, aber der Schauerberger Gruselblob übertreibt's ein bisschen. Ich kann mir anders als durch Imitation jedenfalls nicht dieses Sattsehen der Mulle zum Beispiel nicht erklären. Woran hat die sich bitte satt gesehen? Das, was Reiniger da beschreibt, ist nicht sonderlich eindrucksvoll. Vielleicht war es das in seinen Gedanken, aber die Worte, die er nutzt, sind irgendwie untreffend. Wie so oft. Er lächelte mich an und hatte den Arm um mich gelegt. Ich ließ mich von ihm an seine Brust ziehen. Er war offenbar zufrieden mit seiner Überraschung. Wir redeten über dieses und jenes, während wir aneinander gekuschelt dasaßen. Es war nicht viel Bedeutungsvolles, aber uns genügte die schlichte Tatsache, dass wir zusammen waren und uns niemand stören konnte. Da ich erst 19 war und noch zu Hause wohnte und er in seiner WG nie wirklich Ruhe fand, war es schwer, ein paar ruhige Momente zu haben. Ohne es bewusst zu bemerken, fingen wir aneinander zu streicheln. Wir küssten uns und unsere Leidenschaft, die immer eine kleine Flamme ist, fing an aufzuleuchten und heller zu werden. Auch dieses Bild der Leidenschaft als kleine Flamme, die anfängt zu lodern wie ein wildes Feuer oder so, nur hat Rainer das halt in leichter Sprache beschrieben, ist wieder so ein abgedroschenes Bild, das zu 100% in jedem Groschenroman vorkommt. Aber Rosamunde Pilcher wäre stolz auf eine solche Beschreibung zweier Liebenden. Es war aber auch mal wieder so klar, dass es sofort wieder Gefummel gibt und die Positionierung vorbereitet wird. Es ist unfassbar. Nach einer Weile ließ er seine Hand über mein halbnacktes Bein wandern, was mich ganz stillhalten ließ. Er kam meinem Unterleib sehr nahe und ich spürte Hoffnung und Erregung. Ich hatte es bis dahin noch nie im Freien gemacht, Outdoor, wie er dazu nannte. Wir hatten vor ein paar Tagen mal drüber geredet, dass wir das mal ausprobieren wollen. Er war darin etwas erfahrener als ich. Anscheinend hatte er es wohl jetzt mit mir vor.

Ich stöhnte, als er ihn über meine empfindliche Stelle rieb. Es war so geil und die Tatsche, dass wir noch draußen waren und jederzeit hätten erwischt werden können, machte mich zusätzlich heiß. Er legte eine Hand je links und rechts an meine Oberschenkel, um mich hochzuheben und in mich eindringen zu können. Als er in mich stieß, groß und hart, spürte ich, wie gut er sich in mir anfühlte. Er keuchte und stöhnte vor Lust. Ich war immer schon recht eng gebaut, so dass es für ihn sicher genauso erregend war wie für mich. Als er tief in mir war, spürte ich, wie er sich in mir bewegte. Ich legte meine Arme um seinen Hals und stöhnte laut, während er sich immer wieder hart und tief in mich schob. Mir war sogar egal, ob mich jemand hören würde. Ich wollte in diesem Moment nur ihn, wollte, dass er mich weiternahm und mir zeigte, dass ich sein allein war. Es dauerte nicht lange, aber war dafür intensiver, als ich es je erlebt hatte. Jeder Stoß war hart und tief. Er küsste mich, um zu verhindern, dass ich zu laut wurde, während ich spürte, wie sich unsere Körper ihrem Höhepunkt näherten. Es war geil, und ich wollte mehr. Ich nahm seine Hand und legte sie auf meine Brust, während seine Stöße langsamer wurden, aber dafür schneller und tief zustießen. Er wollte, dass ich auf dem Rückweg spürte, wie wund er mich gefickt hatte. Das war wieder typisch für ihn. Okay, zuerst einmal ist natürlich übelst witzig, wie der Typ langsamer wird, aber dafür schneller. Keine Erklärung vonnöten. Zu der Beschreibung vom Akt muss ich wohl nicht viel sagen. Das ist ja quasi mal wie in jedem Kapital der Auf wegen des Lebens Story. Relativ langweilig, null erregend und irgendwie muss ich mir immer ein dickes Strichmännchen und ein Strichweibchen vorstellen, die sich aneinander reiben oder so. Gut beschrieben auf jeden Fall, Herr Winkler. Erwähnenswert ist allerdings dieses: Er wollte, dass ich spüre, wie er mich wundgefickt hatte. Keine Ahnung, was Rainer denkt, was Sex sei, aber mit Sicherheit keine Folter. Aber das soll wahrscheinlich das dominante Bild des Autoren fördern, der zeigen will, ja Mann, ich bin der geilste und beste Ficker mit dem riesigsten Cock. Ich bin so gut, dass jede Mulle wund ist. Absolut ekelhaft. Sein langsames, aber stetiges Stoßen wurde angestrengter und ich wusste, dass er gleich kommen würde. Er stieß nochmal tief in mich und ich spürte, während er stöhnte, wie er seinen geilen Saft in mich goss. Ich stöhnte laut und spürte, wie mich mein Orgasmus erfüllte, während er noch mit zwei weiteren Stößen den Rest in mich spritzte. Das Gefühl seines Spermas, dazu ihn noch in mir zu haben, es gab kaum etwas Schöneres. Dann blieb er in mir, atmete schwer, während auch mein Orgasmus langsam nachließ und nur ein Gefühl vollkommener Zufriedenheit zurückließ. Nach einem Moment, den wir noch genießen wollten, zog er sich aus mir zurück. Ich spürte, wie sein Sperma aus mir herauslief, als er mich wieder auf die Füße stellte. Seine Hände an meinem Po küsste er mich, während ich mich an ihn drückte und meine Arme um ihn gelegt hatte. Etwas zittrig auf den Beinen setzten wir uns neben unsere Kleidung ins Gras, Arm in Arm. Wir wussten, es war nur ein Traum. Okay. Ich habe absolut keine Ahnung, was Rainer mit dem letzten Satz aussagen will, weil der ist absolut sinnlos. Wenn es nur ein Traum war, ist es nicht passiert. Wahrscheinlich meint Rainer, dass es ein Traum war, also ohne nur. Ein Traum also im Sinne von zu schön, um wahr zu sein. Gut, der Sexualakt wird für Rainer immer nur ein Traum bleiben, aber für viele Menschen ist er ein Traum. Also im Sinne von zu schön, um wahr zu sein. Naja, das war's zwar jetzt mit der Geschichte, aber in dieser Kurzgeschichtensammlung werden am Ende jedes Kapitals Steckbriefe der Charaktere dargeboten, zusätzlich dazu noch ein Nachwort des Autors. Erstens, der Traum. Name: Sophie. Alter: 19. Geschlecht: weiblich. Größe: 1,65 Meter. Haare: schwarz. Sexuelle Neigungen: Outdoor. Zusatz: träumt von Freiheit. Besondere Kennzeichen: Narben an Händen und Füßen. Angeblicher Beruf: Arbeiter. Wie gut, dass wir am Ende noch erfahren, wie die Protagonistin heißt und dass ihre sexuelle Neigung Outdoor ist. Was auch immer die Präferenz des Ortes zu tun hat mit der sexuellen Neigung, aber okay. Das träumt von Freiheit ist auch interessant, bedeutet nämlich, dass der Sex auf einer Waldlichtung für Rainer nur eine riesengroße Metapher für Freiheit ist. Lel. Name: Rainer. Alter: 20. Geschlecht: männlich. Größe: 1,80 Meter. Du wirst auch immer kleiner, Bruder. Haare: braun. Sexuelle Neigungen: Outdoor. Zusatz: ist ein Traum. Dieser Zusatz, ist nur ein Traum, ist irgendwie komisch, erklärt den letzten Satz der Geschichte, aber lässt ihn umso sinnloser zurück. Wäre er in der ersten Person Singular verfasst und nicht im Plural, wäre das was anderes. Eieiei. Ich muss übrigens mal kurz loswerden, dass die beiden Namen der Protagonisten dieser Geschichte auch in Auf Wegen des Lebens vorkommen. Sophie ist nämlich die Mulle, auf die Rainer aus AWDL einen Crush hat, die schon ganz zu Beginn eingeführt wird. Entweder passt das jetzt auf die Vorwortaussage, dass Rainer Personen aus verschiedenen Geschichten featuret, oder er hat, wie ich bereits in anderen Videos vermutet habe, keinen hohen IQ in Namensgebung. Abschlusswort. Der Hirsch, der kurz erwähnt wird, ist als eine kleine Erinnerung an jemanden aus meinem realen Leben gedacht, den ich vor vielen Jahren kannte und der sich selbst das Leben genommen hatte. Aufgrund seiner sexuellen Vorlieben und seiner sexuellen Vorliebe für Männer wurde er so lange gemobbt, bis er sich schließlich umbrachte. Der weise Hirsch soll den Geist der Freiheit zeigen und so an ihn erinnern. Außerdem daran, dass Diskriminierung, egal ob aus Grund der Hautfarbe oder Sprache oder des Sexuallebens, etwas ist, was grausam und unnötig ist. Amen. Was zum Akt? Mobbing-Jesus Rainer setzt den weißen Hirsch in Memoriam eines Gumbels, der sich umgebracht hat. Wahrscheinlich gab es diesen Gumbel nie, und selbst wenn, was soll diese Geist der Freiheit-Sache? Warum sollte der weiße Hirsch den Leser an den Geist der Freiheit erinnern? Also mal abgesehen davon, dass du, Rainer, wahrscheinlich absolut keinen Plan hast, was Freiheit bedeutet. Was zur Hölle? Zum Glück erklärst du uns die Bedeutung des Hirsches. Ich finde es ja immer gut, wenn Autoren ihre Interpretation verraten, weil sie absolut hanebüchen ist. Egal. Alles in allem war dieses erste Kapitel natürlich absolut grottig. Aber auch irgendwie teilweise witzig. Und das, obwohl Rainer es nicht mal beabsichtigt hat. Man merkt jedenfalls wieder, dass Rainers Sexualbildung aus Pornos stammt und eigentlich gar nicht vorhanden ist. Auch die deutsche Sprache erfährt wieder eine Vergewaltigung vom Feinsten. So. Was haltet ihr von diesem ersten Kapital? Was, denkt ihr, ist mit dem letzten Satz der Geschichte gemeint, also diesem Traumding? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Schaut auch mal auf meinem Ersatzkanal vorbei und lasst ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Dort wird es nämlich weitergehen, falls dieser Kanal hier weggemädelt wird. Der Link dahin ist wie der Link zu meinem Twitter-Account in der Videobeschreibung. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Salamat und Sayonara Matane.